Morning. Guten Morgen. Yes, we are continuing. Ja, wir machen weiter. Now I think this week I must have gotten 3 or 4 messages. I'm not sure. Diese Woche habe ich 3 bis 4 Nachrichten bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele. People asking me not to stop the devotions because they're so impacted. In denen Leute mich bitten, nicht mit den Andachten aufzuhören, weil sie so sehr berührt werden. You know, we reach I don't know how many thousands of people here. Ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen wir hier erreichen. And we are so thankful that the Lord allows us to do this. Und wir sind so dankbar, dass der Herr uns erlaubt, dies zu tun. So the first thing is life, Christian life that Jesus has set out for us. It's not a gentle afternoon stroll. Das erste ist, dass das Leben als Christ, das Jesus für uns vorbereitet hat, kein ruhiger Nachmittagsspaziergang ist. It's a race. Es ist ein Wettlauf. Secondly, look what he says. Zweitens, schau, was er sagt. He says, let us, Hebrews chapter 12. Here we're going back to Hebrews chapter 12. Hebräer Kapitel 12. Let us run the race with a Lasst uns mit Ausdauer laufen. Very interesting. Sehr interessant. You know, it's easy to start to run a race, but it's another thing to endure it. Es ist leicht, einen Wettlauf zu beginnen, aber es ist eine andere Sache, durchzuhalten. You know, and once we understand that, wenn wir das verstehen, you know that the race is not only to be ran, but it needs to be ran with endurance. It means you keep going. Dass der Wettlauf nicht nur gelaufen werden muss, sondern dass mit Ausdauer gelaufen werden muss. Was bedeutet, dran zu bleiben? Do you know how the Passion says that? Weißt du, wie die Passion-Übersetzung das sagt? Let us run life's marathon race with passion and determination. Lasst uns den Marathonlauf des Lebens mit Leidenschaft und Entschlossenheit laufen. You know, when Debbie at the age of 60 decided that she would like to run a marathon. Als Debbie mit 60 beschloss, einen Marathon zu laufen. And she was not a runner. Und sie war keine Läuferin. Do you know how many times she felt like quitting? Weißt du, wie oft sie das Gefühl hatte, aufzugeben? But she needed to feed the passion and determination, and she actually did run the marathon. Doch sie musste die Leidenschaft und die Entschlossenheit füttern, und sie lief tatsächlich den Marathon. My friend, let me tell you something. Mein Freund, lass mich dir etwas sagen. You know, as I was praying to God about the prophetic perspective for 2022. Als ich zu Gott über die prophetische Perspektive für 2022 gebetet habe, God has shown me some things that I did not want to hear or see. Zeigte mir Gott etwas, das ich nicht hören und nicht sehen wollte. But I'm sure he said them. Aber ich bin mir sicher, dass es gesagt hat. It's going to get worse. Es wird schlimmer werden. A lot of Christians are going to be disappointed and angry at God and walk away from him. Viele Christen werden enttäuscht und wütend über Gott sein und von ihm weggehen. We are going to see people who are going to quit the marathon of life that Jesus has set out for them. Wir werden Menschen sehen, die den Marathonlauf ihres Lebens, den Jesus für sie vorbereitet hat, aufgeben werden. And do you know why many of them are going to quit? Und weißt du, warum viele von ihnen aufgeben werden? Because they are going to quit because they allowed their hearts to get so wounded that they're disappointed and angry. Sie werden aufgeben, weil sie ihren Herzen erlaubt haben, so verletzt, so enttäuscht und so wütend zu werden. You know, you must understand that the race that Jesus has for us needs endurance. Du musst verstehen, dass der Wettlauf, den Jesus für uns hat, Ausdauer braucht. The word in the original Greek has this idea. Im Originalgriechischen hat das Wort diese Idee. It means to be constant and to be steadfast. Beständig und unerschütterlich sein. And do not be swerved from your original purpose. Sich nicht ablenken vom ursprünglichen Ziel. Even in great testings and trials. Selbst in Zeiten von großen Prüfungen und Tests. You know, here is what you need to understand. Hier ist, was du verstehen musst. There are incredible testings and trials waiting for all of us. Es gibt große Prüfungen und Tests, die auf uns alle warten. And if you don't make a radical decision that you will persevere in your race, you could drop out. Wenn du nicht eine radikale Entscheidung triffst, dass du in deinem Wettlauf durchhalten wirst, könntest du aussteigen. Just think about Brazilian Kids Care. Denke nur mal an Brazilian Kids Care. How many times I had the opportunity and I felt like quitting. Wie oft hatte ich die Gelegenheit und wollte aufgeben. And I made a decision, I'm going to persevere. Ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich durchhalten werde. Do you know, just recently I sat with one of the most outstanding men of God that I've sat with in a long time. Erst kürzlich saß ich mit einem der herausragendsten Männer Gottes, mit dem ich seit langem zusammengesessen habe, zusammen. He's very young. Er ist sehr jung. 39 years old. 39 Jahre alt. Could be my son. Es könnte mein Sohn sein. And he has started an outstanding work here in Brazil. Er hat in Brasilien eine hervorragende Arbeit begonnen. In the Northeast. Im Nordosten. You know, they have an orphanage. Sie haben ein Waisenhaus. And many social projects. Und viele soziale Projekte. We sat and we talked for hours. Wir haben stundenlang geredet. You know, and as he told me all the stuff that he and his family walked through. Und als er mir erzählte, durch welche Dinge er und seine Familie hindurchgehen. And how he simply decided to push through no matter how hard and difficult it is. Und wie er sich einfach entschieden hat, egal wie hart und schwierig es ist, da durchzugehen. And then, you know, I said to him. Und dann sagte ich zu ihm. I said, Nick, something that bothers me is how many Brazilians are giving up on having orphanages. Nick, etwas, das mich bekümmert ist, wie viele Brasilianer aufgeben, Waisenhäuser zu eröffnen. I said, I'm all the more determined not to give up. Ich bin fest entschlossen, nicht aufzugeben. And we talked about specific big ministries that have quit. Und wir sprachen über bestimmte große Gemeinden, große Ministerien, die aufgegeben haben. And you know, I said, it's hard, I know. Und ich sagte, es ist hart, ich weiß. The bureaucracy, the expenses, the whole thing, it's hard. Die Bürokratie, die Ausgaben, das ganze Ding, es ist hart. The rules, the laws, you can't just pick up children and bring them in an orphanage. It's very, very complicated. Die Regeln, die Gesetze, du kannst nicht einfach Kinder von der Straße holen und in Waisenhäuser stecken. Es ist sehr kompliziert. Do you know, and as Nick and I talked about this, und als Nick und ich darüber sprachen, Nick said this to me, something like this to me. Sagte Nick Folgendes, so etwas Ähnliches zu mir. He said, I tell those people who are quitting. Ich sage diesen Leuten, die aufgeben. Yes, it's hard. Ja, es ist hart. Yes, it's complicated. Ja, es ist kompliziert. Yes, it's bureaucratic. Ja, es ist Bürokratie. Yes, many judges are against us and many times the law is trying to stop us. Ja, viele Richter sind gegen uns und oft versucht uns das Gesetz zu stoppen. Yes, there is corruption involved. Ja, Korruption ist involviert. But you already know that, so don't quit. Aber du weißt das schon, also gib nicht auf. Live with it and deal with it and keep going. Lebe damit, gehe damit um und gehe weiter. You know, here is what you must never do. Folgendes darfst du nie tun. In a time of trial and testing and difficulties. Zu versuchen in Zeiten von Prüfungen, Versuchungen und Schwierigkeiten. Try to figure out if the race that you're running is the one that God has for you. Herauszufinden, ob der Wettlauf, den du läufst, derjenige ist, der Gott für dich hat. I can already tell you, if you do that, you're gonna quit the race. Ich kann dir gleich sagen, dass du den Wettlauf aufgeben wirst, wenn du das machst. Debbie had to decide before she ran the marathon that that's what she's going to do. Debbie musste sich, bevor sie den Marathon lief, entscheiden, dass sie das machen will. Because when the knees hurt, when everything aches, when you have to get up at 3 o'clock in the morning to train, you don't think that's what you want to do. Denn wenn die Knie schmerzen, wenn alles weh tut und du um 3 Uhr morgens für das Training aufstehen musst, du nicht denkst, dass du das tun willst. You see, when all the trials and tests are thrown against me, I will never question that the race is the race that I have to run. Wenn alle Versuchungen und Prüfungen auf mich fallen, stelle ich nie in Frage, dass dies der Wettlauf ist, den ich laufen muss. I figure that out before I get into the race. Das finde ich heraus, bevor ich den Wettlauf starte. Daniel knows. Daniel weiß das. When we started the School of the Prophetic and Supernatural, we had every single reason to close it down before we opened it. Als wir die Schule für das Prophetische und Übernatürliche eröffneten, hatten wir jeden Grund, sie zu schließen, bevor wir begonnen hatten. You know, here is what you need to learn. Hier ist, was du lernen musst. You are in the marathon that Jesus has already decided for you to run. Du läufst den Marathon, den Jesus bereits für dich entschieden hat, dass du ihn laufen sollst. When everything hurts, when everything is confusing, when everything is hard, you're not going to question nothing. You keep running. Wenn alles weh tut, wenn alles verwirrend ist, wenn alles schwierig ist, dann stellst du nichts in Frage, du läufst weiter. Because you entered the race knowing that that's what Jesus purchased you for. Denn du bist ins Rennen gegangen im Wissen, dass dich Jesus dafür gekauft hat. So you have to have endurance. Du musst Ausdauer haben. True discipleship is nothing for cowards. Wahre Jüngerschaft ist nichts für Feiglinge. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.